Der erste geklonte Mensch. So abseitig, überflüssig und gefährlich dieses Ziel den meisten Menschen erscheint, so groß ist die Versuchung für einige wenige, als erste Menschenkloner in die Geschichte einzugehen. Zumeist versuchten sie dieses Ziel durch Lug und Betrug zu erreichen. An Weihnachten 2002 behauptete die französische Chemikerin Brigitte Boisselier von der UFO-Sekte der Raelianer, eine Frau geklont zu haben. Das Mädchen hieß Eva, und entpuppte sich als normales Baby. Schon zuvor hatten der umstrittene italienische Reproduktionsmediziner Severino Antinori und der griechischstämmige Amerikaner Panayotis Tsavos ihre Pläne publik gemacht, Menschen zu klonen. Unvergessen auch der amerikanische Wissenschaftler und Spinner Richard Seed mit seinen schon 1998 laut vorgetragenen Klonplänen. Nichts davon hat sich bestätigt. Doch als der Österreicher Karl Ilmensee im letzten Jahr in einem Artikel im Fachmagazin Archives of Andrology schreibt, einen Klonembryo von einer Frau hergestellt zu haben, da horcht die Fachwelt auf. Denn Ilmensee gilt als Pionier des Klonens. Nun hat er erstmals öffentlich über seine Experimente gesprochen. Am 17. März 2003 zeichnet Karl Oskar Ilmensee vom Mikroskop ein Embryo in sein Laborbuch ab und schreibt triumphierend daneben »It's the first«. Es ist ihm gelungen, den ersten menschlichen Klonembryo herzustellen, der zu einem Klonkind heranwachsen soll. Einer von insgesamt 9 Klonembryonen, die Ilmensee zwischen 2003 und 2005 von einer Frau und 4 Männern züchten wird. Eigentlich ist Karl Ilmensee damals noch in der Frauenheilkunde der Universitätsklinik Innsbruck beschäftigt. Doch er hat einen Unterstützer gefunden, der ihm das Klonen von Menschen ermöglicht. Den umstrittenen Reproduktionsmediziner Panayotis Tsavos aus Lexington im US-Bundesstaat Kentucky, wo Klonen gesetzlich nicht verboten ist. Ilmensees Laborbuch zufolge fanden die Klonexperimente in Lexington statt. Dem Wissensmagazin PM sagte er ins Diktiergerät, Tsavos hat mich kontaktiert. Ja, wie wäre das, wenn wir da was Seriöses in Lexington machen, ob ich daran interessiert wäre. Und dann bin ich da das erste Mal nach Lexington und dann habe ich gesehen, das ist eigentlich ein recht gut eingerichtetes Labor. Und man muss ja auch so sehen, ich war damals sehr im klinischen Bereich tätig. Und wo würde man Möglichkeit bekommen, wo doch Forschungsmittel da sind, wo man also praktisch wie auf einem kleinen Sabbatical für 2-3 Monate dort arbeitet und dann wieder zurück in die Klinik geht. Tsavos stellte offenbar nicht nur die Gerätschaften zur Verfügung, sondern finanzierte Ilmensee über die eigens dafür gegründete Firma Reprogen. In der Zeit, in der er Urlaub von der Innsbrucker Frauenklinik nahm und die Klonversuche vorbereitete und durchführte, erhielt er ein Honorar. Ich habe monatlich zwischen 3.000 und 4.000 Dollar gehabt. Also wo ich drüben war. Den Flug hat er bezahlt über Reprogen und die Unterkunft war insofern günstig, weil ich habe in einem kleinen Haus, das ihm gehört hat, gewohnt. Laut Ilmensee war es auch Tsavos, der jene Männer und Frauen rekrutierte, die sich klonen lassen wollten. Sie seien über das Prozedere informiert worden und einverstanden gewesen, Ei- und Körperzellen für die Versuche zu spenden. Den ersten Versuch startete Ilmensee am 14. März 2003. Er klonte eine 46-jährige Amerikanerin, die keinen Partner hatte. Sie wollte einfach das machen, weil sie hat keinen relevanten Partner gehabt und sie wollte das einfach so auf diese Art und Weise haben. Ilmensee übertrug das Erbgut aus einer Körperzelle der Frau in eine Eizelle, der zuvor der Zellkern entfernt worden war. Der so entstandene Klonembryo aus mindestens 8 Zellen wurde der Amerikanerin jedoch nicht eingepflanzt, weil die Gebärmutterschleimhaut der Frau nicht geeignet erschien. Doch dem ersten Klonembryo folgten noch 8 weitere. Im Sommer 2004 implantierte er das Erbgut aus einer Hautzelle eines unfruchtbaren Mannes in eine Eizelle seiner Ehefrau. Der daraus entstandene Embryo wurde der Frau eingepflanzt mit dem Ziel, dass sie einen Klon ihres Mannes gebären sollte. Es kam jedoch zu keiner Schwangerschaft. Auch nicht im Jahr 2005, als Panos Tsavos und Ilmensee mit 3 weiteren Paaren experimentierten, bei denen der Mann keine Spermien produzieren konnte. Kontakt mit den Paaren um die sich vor allem Zavos gekümmert hatte, hatte Ilmensee lediglich vor und nach der Eizellenentnahme oder dem Transfer der Klonembryonen in die Gebärmutter der Frauen. Dabei erfuhr er, dass die muslimischen Paare aus Ägypten, den USA, England sowie Syrien oder Jordanien stammten, erzählt Ilmensee. Sie hätten aus religiösen Gründen eine Samenspende abgelehnt, sodass einzig Klonen als Weg zu einem genetisch verwandten Kind blieb. Über die Risiken seien die Paare informiert worden und hätten dem Prozedere zugestimmt, aber die Frauen seien schon sehr demütig gewesen. Die für den Klonvorgang benötigten Körperzellen der unfruchtbaren Männer stammten aus Gewebeproben aus dem Oberarm, für deren Entnahme extra ein Arzt in die Klinik kam. Protokolle, Fotos, Zeichnungen der Klonembryonen und die Schilderung der Versuche durch Ilmensee lassen den Schluss zu, dass Ilmensee diese Klonversuche tatsächlich durchgeführt hat, sagt Hans Schöler, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Ilmensee ist halt jemand, der unter Beweis gestellt hat, dass er die Technik beherrscht. Das ist also nicht etwas, was Antinori und Zavos bislang unter Beweis stellen konnten. Und deshalb ist er trotz der Probleme, die man mit Ilmensee sieht, dennoch von der Fachwelt als jemand akzeptiert, der diese Versuche per se durchführen kann. Ilmensee hat sich seit Beginn seiner Forscherkarriere Ende der 60er Jahre mit dem Klonen beschäftigt. Berühmt wurde er mit seinen Experimenten an Fruchtfliegeneiern. Seine Fähigkeit, mit hauchdünnen Glaspipetten winzige Zellen und sogar Zellkerne verpflanzen zu können, brachte ihm den Ruf ein, goldene Hände zu haben. 1981 gelang es ihm an der Universität Genf, drei Mäuse zu klonen. 16 Jahre vor dem Klonschaf Dolly und entgegen dem damals herrschenden Dogma, dass Säugetiere nicht geklont werden können. Ilmensee triumphierte. Doch andere Forscher konnten das Klonexperiment nicht wiederholen, eine wichtige Voraussetzung für die wissenschaftliche Anerkennung. In der Wissenschaft ist das Realität, was von anderen reproduziert werden kann. Und wenn der Versuchsaufbau so, wie er ist, von keinem reproduziert werden kann, dann ist er in der Wissenschaft nicht gültig. Es kann ja nicht sein, dass einer, die wirklich die magischen Hände hat und kein anderer kann das machen. 1984 schrieb der heute in Freiburg forschende Biologe Davor Solter im anerkannten Fachblatt Science schließlich: Das Klonen von Säugern durch einfachen Kerntransfer ist biologisch unmöglich. Davor Solter hatte Ilmensees Experimente penibel, aber erfolglos nachexerziert. Ilmensee stand als Fälscher da. Und das schien plausibel zu sein, denn bereits 2 Jahre zuvor hatten ihn Mitarbeiter seines Labors verdächtigt, die Ergebnisse anderer unveröffentlichter Experimente geschönt zu haben. Eine Untersuchungskommission, die die Genfer Universität einsetzte, resümierte zwar, dass Ilmensee schlampig gearbeitet hatte, konnte ihm aber keinen Betrug nachweisen. Doch ein Verdacht bestätigte den anderen. Wenn der nicht in der Lage war, damals die wissenschaftliche Welt davon zu überzeugen, dann ist er tatsächlich weg vom Fenster. Das ist so. Wissenschaft beruht auf Vertrauen. Und wenn man da den Anschein hat, man hat dieses Vertrauen missbraucht, indem man fälscht, dann kommt man da nicht wieder rein. Da muss man versuchen, eindeutig den Nachweis zu führen, dass es keine Fälschung gewesen ist. Es gibt eigentlich in der Wissenschaft keine Resozialisierung. Ilmensees wissenschaftliche Reputation war ruiniert. Er verließ die Universität Genf, ging erst nach Salzburg, dann nach Innsbruck und arbeitete dort in der Reproduktionsmedizin. Goldene Hände fürs profane künstliche Befruchten. Als 1997 das Schaf Dolly geklont wurde, schöpfte Ilmensee Hoffnung auf Rehabilitation. Denn diese und spätere Arbeiten bestätigten, dass seine Methoden funktioniert haben könnten. Ian Wilmot, der Vater des Klonschafes Dolly, preist Ilmensees Pionierarbeiten bis heute als Geniestreich. Doch Ilmensee saß nun an der Innsbrucker Befruchtungsklinik fest. Pionierforschung, die war eigentlich leider da nicht möglich. Und da bekomme ich eines Tages einen Brief von Antinori. Er lädt mich nach Rom zu einer Tagung ein, die übers Klonen geht. Mit dem Reproduktionsmediziner Severino Antinori kam zwar keine Zusammenarbeit zustande, aber über den Italiener lernte er Panayotis Zavos kennen. Und der eröffnete ihm einen Weg zurück in die Klonforschung. Für Panos Tsavos, der sich auf seiner Website tsavos.org als wichtigen und von den Medien gefragten Forscher zelebriert, ist allein schon das öffentliche Reden über Klonversuche an Menschen gute Werbung für seine Reproduktionsklinik. Ethische Bedenken hat der Mediziner nicht. Für ihn ist Klonen ein Handwerk wie jedes andere, das man entweder beherrsche oder nicht. Es gebe eben gute und schlechte Mechaniker, sagte er schon 2002 im Interview. Cloning is just like in any business, IVF or mechanics fixing Mercedes. It can be a good mechanic, it can be a bad mechanic. Zu den guten Mechanikern zählt dieser Logik folgend Karl Ilmensee, den er schon damals für sein Team gewonnen hatte, den möglicherweise ersten Mäusekloner der Welt. I have one of the people on my team that has done the first mouse clonings in the world. Während Ilmensee das Handwerk des Klonens beherrscht, beschafft ihm Tsavos die geeigneten Patienten. Das Zusammenspiel des zurückgezogenen Ilmensee und des extrovertierten Tsavos scheint bestens zu funktionieren. We have close to 7,000 patients now that wish to undergo the procedure. Wir haben jetzt schon fast 7,000 Patienten, die Prozedur mitmachen möchten. Und dabei haben wir noch gar niemanden gefragt. Die Leute sehen uns nur in den Nachrichten und kommen dann zu uns und fragen, ob sie teilnehmen können. Wenn wir erst dafür werben würden, glaube ich, wir würden Millionen finden, die Klonprozedur mitmachen. Inzwischen ist klar, dass sich nicht Tausende, aber mindestens 5 Patienten für die Klonversuche von Tsavos und Ilmensee zur Verfügung gestellt haben und dafür nach Angaben von Tsavos sogar noch bezahlt haben. Doch nicht allein Tsavos half Ilmensee auf dem Weg zum ersten menschlichen Klonembryo. Auch deutsche Forscher machten die Rückkehr des umstrittenen Klonpioniers möglich. Bevor sich Ilmensee ans Klonen von Menschen wagte, wollte er die modernen Klonmethoden an Rindern üben. Schließlich hatte er die Technik seit rund 20 Jahren nicht mehr angewandt und niemals mit anderen Säugern als mit Mäusen gearbeitet. Nördlich von München, auf dem Versuchsgut der Ludwig-Maximilians-Universität, zeigte ihm 2002 ein Mitarbeiter des Klonforschers Eckart Wolf die Technik, mit der dort Rinder, Schweine und Kaninchen vervielfacht werden. Mit dem Gelernten konstruierte Ilmensee in Lexington sogenannte Interspezies-Klone. Dafür werden Zellkerne von Menschen in Rindereizellen übertragen. Solche Klone teilen sich bis zu einem frühen Embryonalstadium und sterben dann ab. Doch die Methode erlaubte auszutesten, welche menschlichen Zellen sich am besten für das Klonen eignen. Ilmensee entschied sich für die Hautgewebezellen, sogenannte Fibroblasten. Um das Erbgut der in Lexington hergestellten Interspezies-Embryonen untersuchen zu lassen, fragte Ilmensee bei einem zweiten alten Bekannten in Deutschland, dem Göttinger Tiergenetiker Bertram Brenig, nach. Ob es denn möglich wäre, hier Genotypbestimmungen durchzuführen, kann man herausfinden, um welche Spezies es sich handelt. Und wenn da Mischproben vorliegen, also zum Beispiel Rind, Mensch oder so, kann man das differenzieren. Anlass war natürlich von seiner Seite aus die Experimente, die er zusammen mit Herrn Tsavos durchgeführt hat, Interspezies-Klonierungen. Es ging darum, festzustellen, ob aus den Kuh-Eizellen tatsächlich menschliche Embryonen entstanden waren. Brenig arbeitete so eng mit Tsavos und Ilmensee zusammen, dass er Tsavos sogar Rechnungen für die Materialkosten der DNA-Analysen schickte, wie er noch 2005 im Interview einräumte. Das wird teilweise finanziert eben durch eigene Mittel, die wir zur Verfügung stehen haben. Das wird teilweise über von Herrn Tsavos finanziert. Also es ist so, dass die Kitkosten, zum Beispiel wenn wir ein Kit kaufen müssen, das zahlt dann Herr Tsavos. Doch weder Bertram Brenig noch Eckart Wolf scheint klar gewesen zu sein, dass Ilmensees Versuche letztlich Vorbereitungen für das Klonen von Menschen waren. Als Steigbügelhalter des reproduktiven Klonens sehen sich die beiden renommierten Forscher jedenfalls nicht und wollen mit Klonversuchen am Menschen nichts zu tun haben. Als die Klon-Connection zwischen den deutschen Forschern und Ilmensee 2005 bekannt wurde, ließen Wolf und Brenig ihre Namen von der bereits zur Begutachtung eingereichten Fachveröffentlichung über die Interspezies-Klone löschen. Doch obwohl Ilmensee gegenüber der Öffentlichkeit weiter schwieg, sickerte es auch nach Innsbruck durch, dass er Klonversuche an Menschen durchgeführt hatte. Dabei hatte er seinem Vorgesetzten Ludwig Wild an der Frauenklinik versichert, eben solche Experimente zu unterlassen. Ich wusste da gar nichts davon. Ich bin damals aus allen Wolken gefallen. So ein Ilmensee wieder zurückkam, hat er mir das dann mitgeteilt und gesagt, ja, das wäre ein Fehler gewesen, dass er mich nicht vorher informiert hätte und was weiß ich. Jedenfalls war er damit aber dann letzten Endes hier unhaltbar geworden und ich habe mich dann auch von ihm relativ schnell getrennt. Die gerade erst über das Pensionsalter verlängerte Beschäftigung Ilmensees wurde gekündigt. Doch Ilmensee schien noch immer nicht zu merken, dass er eine Grenze überschritten hatte. Im Gegenteil, kaum von den Innsbrucker Verpflichtungen entbunden, nutzte er seine neue Freizeit für die nächste Reise nach Lexington und die nächste Runde Klonversuche an Menschen. Aber warum geht ein einst angesehener Forscher wie Ilmensee rücksichtslos das Risiko von Schwangerschaftskomplikationen, Fehlgeburten und schweren Missbildungen ein, wie sie von Klonversuchen bei Tieren zuhauf bekannt sind, fragt sich Hans Schöler. Ja, wenn ich ihm eins unterstellt hätte, dann das Verständnis dafür, was alles schieflaufen kann. Und deshalb kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass solche Versuche überhaupt in Angriff genommen werden. Das ist eine Sache, die ist absolut unverantwortlich und das kann man nur aus meiner Sicht aufs Schärfste verurteilen. Ehemalige Kollegen beschreiben Ilmensee zwar durchaus als höflichen, liebenswürdigen und hochintelligenten Mann. Doch er habe auch kein Unrechtsbewusstsein, fühle sich offenbar unschuldig wie ein Kind und sei gewissenlos, wenn auch nicht im kriminellen Sinne. Beim Interview im griechischen Patras, wo Ilmensee jetzt in einer Reproduktionsklinik namens Genesis arbeitet, gesteht Ilmensee kleinlaut und kaum hörbar ein, dass es wohl extreme Neugier gewesen sei, die ihn getrieben habe. Zugleich sehnte er sich womöglich noch immer nach einer Rehabilitierung. Das machte es Zavos leicht, Ilmensee vor den Karren zu spannen. Gewisse Überzeugungskunst muss man ihm schon zubilligen. Er hat dann auch gesagt, naja, und wenn dann tatsächlich doch einmal eine Schwangerschaft entsteht, wir müssen es halt versuchen und mehrmals probieren. Naja, wie gesagt, jetzt haben wir es 5-mal versucht und meine Gefühle waren dann immer intensiver und negativer eigentlich, je mehr da dazu kamen. Und da war dann eigentlich schlussendlich dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, na, also jetzt reicht's, jetzt mache ich auf diesem Niveau nimmer mit. Am 8. Mai 2007 beendet Ilmensee die Zusammenarbeit mit Zavos per E-Mail. Mit dem reproduktiven Klonen von Menschen will Ilmensee jetzt nichts mehr zu tun haben. Doch ganz kann er vom Klonen noch immer nicht lassen. Er hat sich auf eine Variante verlegt, das sogenannte Embryosplitting, das künstliche Teilen von Embryonen, das in der Natur zu Zwillingen führt. Damit ließe sich die Chance auf eine Schwangerschaft verdoppeln oder verdreifachen, meint Ilmensee. Zavos, der an den ersten Experimenten noch beteiligt war, träumt gar davon, dass der künstliche Zwillingsembryo als Gewebespender dienen könnte, als Ersatzrad, wie es Zavos formuliert. Panayotis Zavos, der sich gerne als großen Visionär inszeniert. If you look at my life history, you'll see that I am a pioneer. I'm not just a regular guy. Wenn Sie sich meinen Lebenslauf ansehen, werden Sie merken, dass ich ein Pionier bin, kein gewöhnlicher Mensch.